Rudolf Hess. Der meist erschütternde Fall, und welcher sich gleich hier ereignet hat, in unserer Zeit vor unseren Augen, ist der von Rudolf Hess. Der, welcher mitten im Krieg nach England flog, welcher gefangen genommen wurde und nach 40 Jahren in dem Gefängnis von Spandau in Berlin ermordet wurde, war nicht Rudolf Hess. So versichert es der Dr. Hugh Thomas, der in seinem 1980 veröffentlichten Buch »El Enigma de Rudolf Hess«, er erzählt uns, dass, als er in Spandau den nordamerikanischen Arzt ersetzen musste, hatte er Hess wegen einer Bronchopneumonie zu versorgen und, ein Röntgenbild von seiner Lunge anfertigend, entdeckte er mit Überraschung, dass die Narbe einer Verwundung durch eine Kugel aus dem Ersten Weltkrieg nicht erschien. Und eine Verletzung an der Lunge sich niemals verwischt, sagte er uns. Außerdem aß dieser Hess Fleisch, während der echte Vegetarier war. Und für die ersten 20 Jahre im Gefängnis weigerte er sich, die Besuche von seiner Familie, seiner Frau und seinem Sohn zu empfangen, aus Furcht, dass sie ihn nicht wiedererkennen. Ihm fest in die Augen blickend sagte der Dr. Thomas zu ihm: »Du bist nicht Rudolf Hess.« Er erschrak sich, lief weg und urinierte. Als der Doktor ihn einholte, stammelte er: »Ja, aber es ist schon spät.« Thomas behauptet, dass der wahre Rudolf Hess von Himmler ausgewechselt wurde, bevor er den Flug begann, und dass der, welcher auf der Suche nach dem Herzog von Hamilton, um England den Frieden vorzuschlagen, nach Schottland flog, ein Double war. Vor sehr kurzem ist ein Buch über dasselbe Thema erschienen, »Double Standards – The Rudolf Hess Cover-Up«, geschrieben von Lynn Picknett, Clive Prinz und Stephen Prior, welches sich über mehr als 400 Seiten erstreckt. Mit einem Vorrat von Daten und Dokumenten, bestätigend, dass der wahre Rudolf Hess der ist, der nach England kam, wo er von dem Herzog von Kent und von Hamilton erwartet wurde. Und es ist dort, wo er, Opfer von einem Attentat neben Kent, starb, er wurde durch diejenigen umgebracht, welche den Frieden nicht wünschten. So wurde das Double von den Engländern zusammen mit den deutschen Anti-Hitleristen erschaffen. Und dieses war es, welches bald diese seltsamen Aussagen im Nürnberger Prozess machte, welche seine alten Kameraden, unter ihnen Göring, von Ribbentrop und Rosenberg, verwirrten. Nach vielen Jahren im Gefängnis, während des Falles der Mauer von Berlin und vor den Absichten der Russen, den Gefangenen zu befreien, machten sich die Engländer Sorgen, da ja das Double entdeckt werden könnte und das ganze dunkle Komplott im Schatten der Zeit und der Jahre geschmiedet, im Finsteren der Mittelpunkte der Weltregierung, käme ans Licht. Mit großer Dringlichkeit bereitete man seine Ermordung vor und, wie uns der Sohn von Rudolf Hess in seinem Buch »Who Murdered My Father Rudolf Hess« offenbart, hatte man dem Leichnam einen Hoden, die Bauchspeicheldrüse und andere innere Organe entnommen. Das ist die internationale Vorgehensweise von Skulls and Bones und ein verbrecherisches Ritual, ausgeführt während dem schaurigsten der Ereignisse der Geschichte der Menschheit. Ohne Zweifel, der wahre Rudolf Hess wurde nicht ermordet, weder in Deutschland noch in England. Er war bei Zeiten in Richtung der Basis in der Antarktis in Neuschwabenland abgereist. Und Adolf Hitler wusste das, weil er es war, welcher das entschied.